Hör mal, ob du auf dem auch einen Ton hast, wenn du was sagst. 1, 2, 1, 2, nee, ich höre da nichts. Warte mal, was? Jetzt? Ja, jetzt höre ich mich, jetzt höre ich mich gut. Ausgezeichnet, ja, gut. Ja. Läuft alles. Hm. Bloß nicht wieder diese fürchterlichen Pannen. Ja. Tja, ja, ne? Weißt du, ich wollte mal auch darauf kommen, weil sich doch, weil ich glaube, weißt du, in deiner, diese Biografie, nicht, die du jetzt aufweist, diese Biografie als Medienperson, um die dreht es sich, ne? Mhm. Dass die in einer gewissen Weise doch exemplarisch ist und genau, wenn man sich das anschaut, bestimmte Einsichten vermitteln kann, ne? Also drum. Was denn für Einsichten? Weißt du, über Zusammenhänge zwischen Schriftstellerei oder Kunst allgemein in der Bundesrepublik und Politik, zwischen bestimmten Ambitionen, die beides verbindet, wo ich eben meine, darum habe ich auf dieser Stelle mit dem Rubikon insistiert, nicht, dass es da vielleicht doch verschwiegene Verbindungen zwischen beidem geben mag. Mag es sein, also zum Beispiel wurde ja gesagt, da hatte ich mal einen Streit mit den alten eigentlichen Raff-Leuten und habe ich gesagt, hier, man braucht doch also die Kunst, habe Lenin zitiert, man braucht den Film als Vermittlung für die Politik und da habe ich die Antwort nur gekriegt, für die Propaganda, habe ich gesagt, braucht man also den Film und da habe ich die Antwort gekriegt, wir machen bewaffnete Propaganda und das ist natürlich schon ein Zusammenhang, das stimmt. Klar, nicht, weil die meisten Aktionen, und ich meine, das gilt ja für den Terrorismus insgesamt, nur als Medienereignis wirksam waren. Ja. Ne? Nichts schlimmer, als wenn ein Anschlag zufällig mit einem großen Fußballspiel oder Erdbeben zusammenfällt. Nicht? Dann war das alles für die Katz. Eine Tatsache ist erst dann eine Tatsache, wenn sie öffentlich ist, hieß es bei der RAF. Da. Das waren doch alles verhinderte Schriftsteller. Ich sehe es. Naja. Christoph, trotzdem interessiert mich noch eine Sache, nämlich, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, dass es doch verwunderlich ist, also dass jetzt nicht nur du, sondern auch der Bog Überzeugungsschriftsteller geworden sind im Knast. Weißt du, einfach deshalb, weil wenn du dir die alte RAF anguckst, dann könnte doch das Motto gewesen sein, nicht, der Worte sind genug gewechselt, ja. Lasst uns endlich Taten sehen, ja. Also die alte, die okay. Direktor-Parole aus dem Faust. Und jetzt bedeutet es doch eine Wendung um mindestens 180 Grad, mehr geht ja nicht, ausgerechnet Schriftsteller zu werden. Weißt du, ich meine nicht, dass man in der Not eben mal dieses tut, ja. Oder dass man die Finger ganz von was lässt, das ist völlig klar und plausibel und überzeugend. Aber jetzt, gerade im Gespräch mit der Süddeutschen, hast du doch auch bestimmte Zielvorstellungen mit der Schriftstellerei verbunden. Du hast zum Beispiel das Wort geprägt, du wollest da Mythen knacken, was so etwas... Na, das wollte ich aber nicht mit der Schriftstellerei. Also, das wollte ich das im Zusammenhang auf die RAF-Frage, und das will ich schon immer, die auf den Boden runterholen. Also das ist diese Vermischung, die da immer ist, dass ich einerseits zu RAF gefragt werde, andererseits zu dieser Schriftstellerei gefragt werde, mich dann auch in diese Begriffe reinzwängen lasse. Und da ging es um die RAF und da ging es darum, dass die RAF ein Mythos sei und dass diese mit dem Mythos noch arbeitet und von diesem Mythos überhaupt nur noch lebt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich da irgend noch was tue, dann diesen Mythos zu knacken, damit zu sagen, da ist gar nichts dahinter, nichts Großes. Ja, aber weißt du, baut man da nicht automatisch einen neuen auf? Also wenn ich, weißt du, als ich die Stelle bei dir gelesen habe mit den Mythen knacken, da fiel mir ein Zitat von Andreas Bader übrigens. Richtig, ne? Also da fiel mir genau das ein, ich habe das auch mal nachgeguckt in den alten Sachen, also so hat die RAF eigentlich selber argumentiert, dass sie den Mythos Staat knacken wollte. Ne? Ja. Und dann hat man eigentlich folgendes Bild, RAF will Mythos Staat knacken. Wird selbst zum Mythos. Wackernagel will Mythos RAF knacken, wird dabei zum Schriftsteller-Mythos. Ne? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Aha. Weißt du, wer das ist? Ja. Das ist Wolfgang Port, den du so magst. Das ist Herr Steckel, der Intendant. Ja, guten Tag. Brauchst du mich, oder was? Ich speziere nur die Zimmer. Also du spezierst die Zimmer, dann komm. Du kannst auch hier noch ein Teil. Euch fehlt ein Zimmer, aber das kriegst du nicht. Das ist auch klar. Gut. Nein. So, also. Das muss dir nicht passieren. Jetzt haben wir also auch noch den Intendanten. Was ist der Regisseur, Gott, der Intendant eigentlich? Das ist Intendant und Regisseur der Nibelungen. Na, und ich habe dieses Zimmer und mehrere Leute haben kein Zimmer. Und ich bin hier. Tonband läuft, Tonband läuft, machen wir das lieber nachher. Ja. Naja, Gut, weißt du, jetzt weiß ich wieder nicht genau, wo wir stehen geblieben waren. Mythos Raff und ich würde jetzt angeblich einen neuen Mythos machen. Darf ich dazu jetzt mal was sagen? Ja, selbstverständlich. Es ist so, dass ich... meinetwegen kannst du das alles künstlerisch nehmen, meinetwegen kannst du das als Ausweichen bezeichnen, dass ich halt einfach, weiß nicht was, nach Bock-Prinzip oder nach den alten Vorstellungen, dass man sich irgendwie entfalten kann oder dass man macht, was mir Spaß macht oder dass man halt nicht arbeiten gehen will oder auf so banale Dinge reduziert, eben das machen will, genauso wie im Knast, wo ich keine Lust hatte zu arbeiten und deswegen gesagt habe, natürlich sagen musste, ich bin ein toller, großer Schriftsteller oder ich werde irgendeiner, damit ich überhaupt erklären konnte, warum ich nicht arbeite. Ja, dazu musste ich das aufbauen. Aber vielleicht kannst du es auch einfach dir vorstellen, auch für dich selber, dass du lieber was machst, was dir Spaß macht, als mal lochen zu gehen. So einfach. Und dann, wenn du jetzt meine Geschichte ansprichst, bin ich mal irgendwann mal drauf gekommen, zu Raff zu kommen. Das brauchen wir jetzt nicht alles nochmal aufzuwühlen, warum ich das gemacht habe und warum ich da wieder rausgegangen bin. Das ist jetzt einfach da. Nur, nachdem ich da mal so weit diese Entwicklung durchgemacht hatte und an diesem Punkt angelangt war, den du ja zum Teil noch mitbekommen hast in der Endphase, wie ich dort wieder rausgekommen, stand ich davor, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen soll. Also auch wenn du immer sagst Sendungsbewusstsein und wenn du mir dieses Sendungsbewusstsein auch noch anhängen willst in Bezug auf die Literatur, dann kann ich dem nur widersprechen und sagen, das stimmt nicht, sondern ich mache einfach nur noch, ich kann mich, ich will mich und ich werde mich auch nicht aufhängen. Ich lebe weiter und mache halt irgendwas. Und da ist das mit dem Schreiben immer noch, brauche ich am wenigsten. Bei Video brauche ich immer noch 150 Geräte und 1000 Mark, um alles zu kaufen. Da brauche ich nur ein Blatt Papier und einen Bleistift und eine Schreibmaschine, sonst gar nichts. Das kann ich immer machen, das kann ich in jeder Situation machen, das kann ich auch, kann ich mit wenig Geld leben, bin ich unabhängig und alles. Deswegen schreibe ich. Und auch deswegen, weil ich irgendwie, ich habe den, also vielleicht ist daher auch der Rubikon, und der ist ganz anders gemeint, nicht als Rubikon hin zur Macht, sondern als Rubikon hin zum gar nichts mehr. Verstehst du, was ich meine? Es bleibt nichts mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll hier auf der Welt. Oder da, ob ich da was verändern soll oder wie das gehen soll. Und wie ich meine Einstellung dazu, auch die Gründe, warum ich da hingegangen bin, nämlich, dass alles fürchterlich ist auf der Welt und dass es nicht so sein müsste, dass es eine bessere Welt oder Sozialismus oder weiß der Teufel was geben müsste, ist immer noch. Nur ich weiß nicht, wie ich es herstellen soll oder was ich dazu beitragen soll. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, wenn ich jetzt hier noch irgendwie weiterlebe und nicht den ganzen Tag von morgens abends bis abends im Bett liegen kann, das hast auch du irgendwann mal gesagt, bleibt mir halt nichts anderes übrig, als mir halt die Schreibmaschine zu setzen. Da fällt mir noch irgendwas ein. Vielleicht entwickelt sich das auch weiter. Und deswegen veröffentliche ich das auch, wenn Leute sagen, sie wollen es veröffentlichen, dann kriege ich Reaktionen drauf. Dann merke ich, ach so, Und dann, ja. Da weißt du, du bringst dann nur zwei Dinge vermischt, von denen ich denke, dass man sie vielleicht trennen sollte. Weißt du, weil das, die eine Sache ist ganz plausibel, dass man irgendwas machen muss. Ja. Weil man kann nicht den ganzen Tag im Bett liegen, das ist klar. Keineswegs steht aber auch fest, dass der Mensch unbedingt etwas von geschichtlicher Tragweite unternehmen muss. Also dass, dass er die Vermessenheit besitzen muss, als Einzelner nun entweder bleibende künstlerische Werke zu schaffen oder, was in Deutschland etwas leichter ist, eine Revolution zu machen. Ich meine leichter deshalb, weil auch eine unterdurchschnittliche Revolution wäre eine herausragende Leistung, während auch ein gutes Buch hier, es gibt schon so entsetzlich viele, damit wird man schwer auffallen. Ne? Ja. Das heißt, ich finde, du vermischst da einmal das, was ich eben Sendungsbewusstsein nenne, denn du formulierst es nur negativ. Du sagst, du weißt nicht, was du sonst machen sollst, soll ich denn dies und das machen? Ja gut, eben, da könnte man fragen, warum nicht? Ne? Also du setzt doch, gerade so wie du es negativ formulierst, setzt du doch das Sendungsbewusstsein als eine Existenznotwendigkeit für dich selber voraus. Wieso? Ne? Und da was hat Schriftstellerei mit Sendungsbewusstsein zu tun? Warum kann ich nicht einfach eine Geschichte schreiben als Mitteilung über wie ich eine Sache sehe? Guck mal, da lässt du dich wieder raus. Warum? Guck mal deshalb, weil man unterscheiden muss. Wenn du schreibst, um Geld zu verdienen, meinetwegen wie James Haley Chase, nicht, der schreibt einen Krimi nach dem anderen, manche sind sehr gut, manche nicht, er macht es für Geld. Dann ist das Motiv völlig klar. Er verbindet keinen künstlerischen Auftrag, kein weltverbesserndes Bewusstsein damit. Ja, ich aber auch nicht. Wenn man nur für sich so schreibt, weißt du, und tut das nachher, legt das nachher ins Poesiealbum und in die Schublade oder sonst was, ist die Sache wiederum klar. Nur du ziehst dich, glaube ich, und das ist nicht ganz legitim, du ziehst dich auf diese beiden Positionen zurück, wenn man dich nach konkreten Sachen fragt, während deine eigene Position schon eine deutlich andere ist. Sonst würdest du eben nicht darauf insistieren, dass Zumutungen ans Publikum eigentlich gerade der springende Punkt sein müssen, dass es Literatur werden soll und so weiter. Guck, ich meine, da weichst du, glaube ich, dem aus, dass man über diesen Zusammenhang Klarheit bekommt, weißt du, das wird so ein bisschen verwaschen, weil ich denke, man müsste doch das unterscheiden können. Es gibt sehr verschiedene Motive, warum man das macht, ne? Und eines für die Schriftstellerei, das liegt auf der Hand. Guck mal, Peter Paul Zahl war das einzige gelungene Beispiel dafür, wie man jemand aus dem Knast rauskriegt, ne? Ja. Das heißt, in der Bundesrepublik hat sich gezeigt, wenn ehemalige Terroristen dieselben Vergünstigungen wie andere Gefangene haben wollen, müssen sie Schriftsteller werden, weil die liberale Öffentlichkeit sich natürlich nicht um einen armen Teufel kümmert, sondern nur um einen der ihren. Ne? Das ist ein einleuchtendes, plausibles Motiv. Was bleibt einem übrig, wenn man da sitzt? Nicht? Man muss das machen. Aber man kriegt diese Einzelheiten schlecht, man kann die schlecht analysieren. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich meine, es wäre... Bei mir war es eher die Schauspielervergangenheit, also dass ich jetzt hier bin, das hat mit der Schriftstellerei nichts zu tun, sondern weil ich halt vorher den anderen Job gemacht habe, weil die mich davon alle kennen, sonst haben sie mich engagiert und nicht Gerd, zum Beispiel. Ja. Weil sie mich von daher kannten, nicht weil sie mich von den Büchern kannten, das nehmen die hier nur so am Rande wahr. Ja, weißt du, wenn man es von außen betrachtet, dann stellt sich einem also die Entwicklung so dar. Also gut, du hattest erstmal diesen großen Erfolg in der Tätowierung, nicht? Dann wurde stiller um dich und dann kam das etwas knallige Comeback 77, wo du in den Schlagzeilen warst. Na, ne? Halt mal, also da war ich allerdings, da war noch das, hast du dazwischen. Nur, das hast du nur nicht mitgekriegt. Also ich war damals schon ziemlich dick, also das finde ich jetzt nicht gut hier drauf. Also das sage ich dir nur als Information. Also ich war da gerade zum Beispiel, also hatte ich eine Rolle in Midnight Express von Alan Parker, sollte ich die Hauptrolle spielen. Also ich war da wirklich auf dem Sprung ins internationale Geschäft und ich bin auch davon geflohen, weil ich es einfach nicht gepackt habe. Das gehört jetzt nicht hier rein. Ja, sondern gut, das kann man nachher schneiden. Ja. Ich glaube dir das. Ich stelle es nur ganz grob so dar. Ich weiß, dass da viel noch dazwischen war, sondern unmittelbar bevor jetzt dieses 77 kam, ne, ging es ja etwas abwärts. Dann tauchte dein Name in den Medien auf. In dem Zusammenhang, ja. Dann wurde es stiller, deutlich stiller, ne, in der Haft, weil die Waffe auch uninteressant wurde und du keines der besonders profilierten Mitglieder warst. Auch profilierte Mitglieder, darauf hat sich niemand mehr groß dafür interessiert. Und dann kam eigentlich der entscheidende Umschlag, als 1984 zwei Sachen zusammenfielen. Nicht im Rahmen dieser verunglückten Amnestie-Sache hast du dich ein bisschen von dem harten Kern, dem sogenannten, distanziert. Und du hast dein Buch herausgebracht. Und dann stellt sich es für den Außenstehenden jedenfalls so dar, als hätte es einen riesen Umschwung gegeben. Kein geringerer als Peimann hat dir diesen Job hier angeboten. Nicht Peimann ist nicht irgendjemand, ist nicht irgendein Bewährungshelfer. Grass und Schlöndorff sollen den Bundespräsidenten angesprochen haben. Bundestagsabgeordnete der Grünen waren bei dir, nicht? Journalisten und Lektorenklar gaben sich da an deiner Zelle die Klinke in die Hand. Also auf einmal warst du das Hätschelkind des liberalen Establishments, nachdem du vorher der böse Bub gewesen warst. Das heißt, in dem Moment, also wo sich der Ex-Terrorist in einen harmlosen Schriftsteller verwandelt hatte, war es auch klar, dass der nicht ewig in der Zelle schmachten soll, im Kerker wie Florestan, in Fidelio. Ne? Und dann drehten sich doch die Sympathien, oder? Ne? Ich meine... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es überhaupt nicht so leicht ist, so eine Rolle zu verkraften, nicht dieser plötzliche Wechsel. Wahrscheinlich ist man einerseits froh und andererseits... Genau so ist es. Und man kommt in einen fürchterlich blödsinnigen Zwang rein, wie jetzt, wo diese Arbeit hier anfing und plötzlich alle Journalisten von mir irgendwas wollten und mich dann vor die Alternative stellten, entweder du redest mit mir oder ich schreibe oder mache irgendwas über dich aus dem Archivmaterial und wo du dir dann sagst, na bitte, dann rede ich halt doch mit ihnen. Ja, naja, nur, schau mal, diese... Hätte ich mir vorher überlegen müssen, oder was? Nee, guck mal, diese Diskrepanz ist, die musst du auch einkalkuliert haben. Habe ich auch einkalkuliert. Weil du hast die Bücher unter deinem Namen. Okay. Und dein Name ist ein ganzes, dein Name steht einfach für ein Bündel von Medienpersönlichkeiten. Ja. Und da habe ich aber, und das ist halt jetzt meine Situation, da bleibt mir nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, da wieder rauszukommen. Da muss ich mir irgendetwas schaffen, wo mit meinem Namen was Bestimmtes verbunden wird, damit ich das andere wieder loswerde. Ja, ich meine, wobei natürlich die Frage jetzt umgekehrt auch wäre, wenn schau mal, dieser herausragende Fall, der du im Augenblick bist, ne? Mhm. Das bist du eigentlich auch nur unter der Voraussetzung, dass dieses Gesetz eben weiter gilt, dass das liberale Establishment, Redakteure, Pfarrer, Filme, Theaterleute und so weiter sich um einen der ihren sehr kümmern, dagegen um andere nicht. Ne? Ein Resultat eben dieses allgemeinen Gesetzes, dem wir auch hier unterliegen, darum bin ich ja bei dir und nicht bei jemand anders. Ne? Ein Resultat dieses allgemeinen Gesetzes ist es ja nicht, dass also Angelika Speitel und Jünschke, die sitzen einfach noch, obwohl die Bedingungen auch Vergünstigungen zu bekommen, also die juristischen Bedingungen praktisch gleich sind. Ich meine, der Unterschied ist einfach, sie sind keine Schriftsteller, sie haben keinen Namen in der Kulturszene. Ne? Deswegen sage ich auch jedes Mal, die sollen die gleichen Bedingungen kriegen wie ich. Jetzt bei diesen Interviews zum Beispiel habe ich das immer gesagt, ja. Ja, ja, gut, nur was soll ich daraus machen? Soll ich deswegen nicht machen? Nein, es dreht sich einfach, dass man eine bestimmte Situation analysiert, ne? Eine Situation, die dadurch definiert ist, dass du jetzt gerade zu einem interessanten Medienereignis geworden bist, nicht? Durch die Vergünstigungen, die du bekommen hast, dadurch, dass du nicht nur eine Resozialisierungschance gehabt hast, sondern dass du gleich also einen Job am Theater als Regieassistent und so weiter bekommen hast. Nicht daraufhin gab es ja sofort böse Reaktionen. Ja. Ja, aber andererseits bleibt die, weißt du, das ist auch die Situation, wenn du, das war genauso die Situation mit der RAF. Wenn du in der RAF das Maul aufreißt und sagst, hier, die Welt muss verändert werden, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als wenn du aus der RAF rausgehst, auch wieder das Maul aufzureißen. Du kannst dich da nicht einfach klammheimlich verdrücken. Das ist, du musst es dann auch öffentlich machen. Das hat nichts mit Abschwören oder irgendwelche Rituale erfüllen zu tun, sondern das ist eine Handlung, die sich aus der anderen sieht. Und deswegen, das war auch die Frage mit dem Namen. Zum einen ist es natürlich schon so, jetzt verkaufen sich die Sachen einfach besser, wenn ich sie unter meinem Namen mache, als wenn ich sie unter Pseudonym machen würde, abgesehen, dass es eh rauskommt. Und zum anderen ist es so, oder meine Hoffnung ist die, dass das halt der Zustand ist und da kann man nichts dran ändern und da muss man durch. Und jetzt versuche ich mich halt durch diesen Wust, der jetzt da ist, irgendwie durchzuwurschteln und deswegen rede ich auch mit dir, deswegen rede ich auch mit einem AP-Menschen oder irgendjemand und versuche denen was zu erklären und versuche dann, auch indem ich zum Beispiel ein Buch, indem dieses Buch gibt, wo jeder was dazu sagen kann oder nicht dazu sagen kann, was zu machen, etwas Neues zu machen, an dem er mich messen kann. Und das dann irgendwie im Laufe der Zeit wieder zu verändern, wieder abzubauen. Das verstehe ich schon. Nur ist eben die Frage, weißt du, wenn man das, ob das ein persönliches Problem nur ist, ne? Weil, weißt du, guck mal, als als bekannt wurde, nicht, dass du Freigänger jetzt bist und dann Schauspiel Bochum, wo wir hier sitzen, einen Job als Regieassistent bekommen hast, da gab es also die obligatorischen gehässigen Kommentare in Bild und Welt. Ja. Ne? Und ebenso wie üblich konterten also dann die liberalen Blätter auch mit den bekannten Argumenten, man kennt das Ritual. Mhm. Ne? Und jetzt fiel mir dabei etwas anderes ein, nämlich ein Satz aus dem alten RAF-Text, dem Volke Dien. Ein Satz, der sich mir damals unvergesslich eingeprägt hat, darum habe ich ihn auch wieder gefunden. Und dieser Satz ist auf die üblichen Linken gemünzt und er lautet, ich zitiere mal, Zitat, Sie, also diese Linken, Sie sehen in der Aggressivität der Bevölkerung gegen die Linken, nur die Aggressivität gegen die Linken, nicht den Hass auf die sozial Privilegierten, Zitat Ende. Und da wollte ich dich fragen, wie siehst du das heute? Wenn du das auf solche Hetzpropaganda meinetwegen von Bild und Welt beziehst, weißt du, ich frage mich, ist nicht irgendwo, haben die nicht irgendwo auch recht? Weißt du, jetzt nicht nur bezogen jetzt auf dich, sondern insgesamt auf die Protestbewegung, auf die RAF und so weiter, stimmt es nicht, dass die ganze Protestbewegung inklusive der RAF sich so allmählich entpuppt als ein sehr skurriles Unternehmen sinnsuchender Bürgerkinder, die einfach noch nicht richtig wissen, zu welcher Art Künstlertum sie sich berufen fühlen sollen die dann eine Weile sehr riskante Sachen machen und etliche gehen darauf dabei auch drauf. Und schließlich werden sie aber alle mehr oder minder irgendwas Publizistisches, Künstlerisches. Sie werden vom Überbau, wie man das damals nannte, aufgesogen. Denn ich meine, draußen war es ja noch viel schlimmer. Es war nicht ganz fair, dass ich also auf der Haftsituation herumgehackt habe und immer darauf bestanden habe, jetzt seid ihr schon zu dritt und könnt einen eigenen Verein bilden, den Verein Schreiben der Ex-Terroristen, sondern draußen war es ja noch viel schlimmer. Ich meine, das wurde nicht alles zusammengereimt und zusammengesungen von Leuten, die mal die Welt angeblich verändern wollten. Ne? So dass man also fast denkt, Julius Lang, den nicht dieser völkische Propagandist aus dem letzten Jahrhundert, hätte recht behalten. Der hat gesagt, jeder Deutsche muss Künstler werden, weil die Deutschen sind ein schöpferisches Volk. Ne? Und also, so erfüllt, so, wie siehst du das? Ich meine... Ja, also ich wehre mich zum einen, wehre ich mich gegen deine irgendwie, vielleicht wehre ich mich, weil es richtig ist, vielleicht wehre ich mich, weil es wirklich falsch ist, dass du diese Motivation oder die Ehrlichkeit der Motivation, was dir jetzt auch wieder nicht passen wird, irgendwie einem abstreitest. Also es reduziert auf Bürgersöhnchen, die nicht wissen, was sie wollen. Also ich weiß es von mir und ich weiß es von allen anderen, die ich kenne oder jedenfalls von fast, dass sie es schon ernst gemeint haben. Ja, aber weißt du, Ehrlichkeit, das ist fast so ein Wort wie Urgrund, weißt du, es kommt doch auf die objektive Wahrheit an, dass die das ernst meinen, das streite ich niemand ab, ne? Weißt du, so aber man macht keine Geschichten, wo man selbst draufgehen kann, wenn man nicht da, also wie soll ich denn das ausdrücken, wenn man nicht glaubt, das sei es tatsächlich, was man machen müsste. Ja, aber Christoph, stimmt das? Guck mal, ich meine, eine übermütige Jugend, die kann sich auch mit dem Motorrad zu Tode fahren oder bei Autorennen. Das heißt also gerade eine Jugend in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs, wo die Perspektiven und die Ziele und der Zweck unklar ist, neigt doch zu irgendwelchen riskanten Unternehmen. Nicht? Die erklimmen dann Berge oder sie fliegen mit den ersten Motorflugzeugen und stürzen dabei ab und so weiter. Ich meine, diese Jugend, das ist eine riskante Zeit. Ja, aber jetzt mach mal ein bisschen kürzer. Also es gab schon am Anfang der RAF oder am Ende der Studentenbewegung, gab es schon Gründe, glauben zu können, dass unter Umständen tatsächlich eine reale Veränderung möglich sei. So ist es ja nicht. Das ist nur ein vollkommenes Missverständnis. Das würde ich zum Beispiel auf die, was du eben sagst, habe ich neulich, also beim Deutschlandfunk zum Beispiel, fast genau gleich gesagt. Es ist halt so, es gibt genügend Gründe, hier mit der Gesellschaft nicht zurechtzukommen und die einen gehen zu Backmann und die anderen landen heute bei der RAF. Aber das würde ich unterscheiden. Also das, was du jetzt sagst, würde ich auf jetzt oder vielleicht sagen wir es ab 77 zusehen, aber auf die Anfänge glaube ich schon, dass man real vermutet hat und dass es Anzeichen dafür gab, es könnte hinhauen. Und es wurde auch am Anfang gesagt, wir machen das jetzt und wir probieren das jetzt. Und wenn sich herausstellt, dass es falsch war, lassen wir das bleiben. So ungefähr wurde es am Anfang nämlich auch gesagt. Das wurde dann nur sehr schnell vergessen. Und da musst du schon unterscheiden. Das darfst du nicht jetzt einfach wieder aus der Welt schaffen. Oder sagen nur, das war aufgrund der Desorientierung, die damals los war. Naja, aber du darfst auch wiederum nicht vergessen, weißt du, dass der Ursprung immer durch das Resultat vermittelt ist. Also was der Anfang ist, das weiß man immer erst dann, wenn auch ersichtlich ist, was am Ende dabei rauskommt. Ne? Also ob ein kleines Kind der kleine Napoleon ist, das weiß man erst 100 Jahre später. Ob die RAF eine Gruppe war, die man hauptsächlich betrachten kann als eine Vereinigung von Leuten, die entschlossen waren, das Unrecht auf der Welt abzuschaffen, oder ob man die RAF begreifen muss als ein Verein etwas orientierungsloser, verhinderter Künstler, das hängt doch ab auch davon, was später aus der RAF wird. Ne? Auch im Moment, nur, im Moment, aber du machst es nur. Also das kann schon sein. Also das ist ja auch das Schlimme daran. Das ist ja auch das, weswegen man dann irgendwie fertig ist, wenn man merkt, dass es so war. Aber das ist nicht alles. Also das lasse ich einfach nicht zu. Das lasse ich nicht stehen, wenn du das sagst, es ist nur ein Verein verhinderter Künstler. Das stimmt einfach nicht. Und dann warte nochmal, ja gut, man weiß nicht, ob es noch Sinn hat, lange zu warten, aber vielleicht sieht es ja in 10 Jahren dann rückblickend nochmal anders. Und dann war die ganze Studentenbewegung nur ein Verein verhinderter Künstler oder was. Ja, so stellt sich ja so stellt sich das ja rückblickend dar, nicht? Immer wenn man den Ursprung vom Resultat aus gesehen betrachtet. Also darum mein Hinweis darauf, dass es unfair war, auf der Haft rumzureiten, weil draußen war es ja noch viel wilder, nicht? Er hat nicht alles angefangen jetzt zu schreiben, Memoiren, seine eigene Biografie, diese ganzen Verständigungstexte und so weiter. Ne? Und im Augenblick ist es ja so, alle möglichen Publizisten fordern in der Frankfurter Rundschau, in der Taz, die Gründung einer grünen Kulturstiftung, die Gründung einer Kulturbewegung und so weiter. Ne? Das heißt also, diese Entwicklung von der Revolution zur Kleinkunst, die ist ja immer noch im Gange. Mhm. Und es ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Verlaufsschema. Also es gibt das eine Verlaufsschema mit 18 Revolutionären, mit 25 Lehrer. Ne? Mhm. Und statt Lehrer also kann man auch in anderer Weise in den Überbau einsickern, nicht als Künstler. Naja. Ja gut, aber das kannst du nur feststellen, da kannst du nicht viel dazu sagen. Das kannst du feststellen und sagen, naja, und du kannst aber auch dich fragen, inwieweit es nun an den Verhältnissen liegt oder an den Leuten. Mhm. Es gibt halt nichts anderes, was man machen kann. Was machst du denn? Du bist Polemiker. Was? Das ist ein komischer Beruf. Das ist richtig, aber weißt du, diese Feststellung, die wir hier treffen, können ja durchaus allgemeingültig sein. Das heißt, ich spreche ja nicht aus der Situation desjenigen, der aus dieser Praxis herausfällt. Nicht? Ich habe vorhin betont, also auch dieses bittere Gesetz, dass das wohlmeinende Establishment seine Humanität und sein Pochen auf Menschenrechte immer nur an seinesgleichen verschwendet. Also wenn einer von der eigenen Zunft der betroffen ist. Das gilt ja auch für die Situation hier. Also ich bin ja auch bei Wackernagel und ich bin nicht bei irgendjemand unbekannt. Das heißt, das ist eine bittere Gesetzmäßigkeit, das interessiert eben auch niemand. Und es wäre wahrscheinlich auch schwierig, sich zu unterhalten jetzt mit jemand, der einen anderen Beruf ausübt, der eine andere Vorbildung hat. Es wäre schwierig zu unterhalten, das würde niemand anhören, das würde niemand kaufen. Ne? Das heißt, wenn die Sache mal so verfahren ist, dass Leute im Knast sind, dann hat es sich bis jetzt tatsächlich immer so herausgestellt, dass für die, also die, die so von ihrer Herkunft her aufgefangen werden konnten, nicht, dass sich für die dann immer noch ein Ausweg geboten hat, während die anderen wirklich verratzt waren. Ne? So dass eigentlich die revolutionsunwilligen Arbeiter von seiner Zeit Recht behalten haben, wie wenn sie es instinktiv gespürt hätten, dass das Unternehmen für sie ein bisschen zu riskant ist, während die anderen immer noch eine Möglichkeit haben, weich zu fallen. Das gilt für alle nicht. Daraus fällt ja auch diese Situation hier nicht heraus. Das waren übrigens auch die Arbeiter, die hier am meisten protestiert haben, gell? Der Betriebsrat von Opel hat gesagt, sie boykottieren das Theater, wenn ich hier anfange. Die Arbeiterklasse. Aha, aha. Naja, ich meine, erinnere dich an den alten Satz aus dem Volke Dien. Ja. Ne? Ich meine, man kommt schlecht heraus aus dem Dilemma, das sehe ich. Hast du denn auch den Frost gelesen, um mal eine Zwischenfrage zu stellen? Da muss ich dir gestehen, dass ich es nicht lange gemacht habe. Und zwar nicht, weil ich es als eine große Zumutung empfunden hätte, sondern es war mir langweilig. Weißt du, ich begreife nicht, was es soll. Und jetzt interviewst du mich. Und frage mich, warum soll ich mir jetzt entsetzlich den Kopf zerbrechen, was der Wackernagel wohl gemeint haben kann und was dieser Text bedeuten könnte. Auf die Idee, dass ich gar nichts gemeint haben könnte. Also da bist doch du der immer, der zum Urgrund alles Seins vorstoßen will und jede Bedeutung haben will und immer, ja gut. Ja, Christoph, nur dann, wenn ich außer der Bedeutung nichts habe, was mir Spaß macht. Okay, ja, gut. Also wenn ich einen Krimi lese von Chandler, Herr mit Agatha Christie, frage ich nicht nach der Bedeutung, es macht mir unmittelbar Spaß. Sondern wer der Mörder ist. Das oder auch einzelne Szenen, wie sie geschildert sind, auch die Sprache, das macht mir Spaß. Während, wenn ich nun das nicht habe, dann bleibt mir doch als letzter Rettungsanker nur das Forschen nach der Bedeutung. Ja, okay, ja, gut. Und dann will ich natürlich wissen, was es soll. Und wenn sich das als zu schwierig erweist, dann kapituliere ich. Weißt du, du hast gesprochen von der Zumutung. Du findest es richtig. Wir haben die gebrochen. Ja. Ja, aber du hast es positiv aufgegriffen und gesagt, du empfindest das als Kompliment. Und da sehe ich eben wieder so einen herrischen Gestus, also diesen heimlichen Cäsarismus im hiesigen Kulturbetrieb, weil jemandem etwas zumuten, kannst du ja nur dann, wenn du eine bestimmte Gewalt über den auch hast. Denn sonst sagt er einfach Dankeschön. Ja, genau, wie zum Beispiel du. Und da kann ich doch dann sagen, es braucht doch keiner zu lesen. Und die, die es gelesen haben und die das als Zumutung empfunden haben, die empfanden das immer als diese zwieschlächtige Zumutung, wie ich sie dir vorhin, die fühlten sich gleichzeitig davon angezogen. Es war halt bei dir nicht, aus weiß nicht was für Gründen. Aber dann kannst du es auch lassen, du hast ja auch nur ein Rezensionsexemplar bekommen, du musstest es ja nicht bezahlen. Selbst wenn ich es bezahlt hätte, hätte ich das nicht gelesen. Jetzt ist noch eine andere Sache, hätte ich mit der Sprache. Ja. Da fiel mir auch eines auf, nämlich die... Wie kann eigentlich jemand wie du, der sich so beruft, also du hast ja das so dargestellt, ihr habt euch auch also von diesem harten Kern der RAF distanziert, indem ihr mal so einen Kurs gemacht habt, nochmal nachgelesen bei Adorno, Marx und so weiter, ist sicher verkürzt dargestellt, aber auch wirklich sehr verkürzt. Aber wie kann jemand, der sich auf Adorno beruft, also in seinem Interview solche Worte verwenden wie Urgrund oder das Eigentliche, weißt du, Adorno, Kritiker des Jargons der Eigentlichkeit, Wackernagel beruft sich auf ihn und sagt, das Schreiben ist das Eigentliche. Ne? Wie kommt das zusammen? Ja, da muss ich ja nur mal zugeben, dass es Schlamperei ist. Ich meinte das Eigene. Hm. Also ich möchte gern, jetzt jenseits von Adorno, und das ist, glaube ich, kein unbedingtes Sendungsbewusstsein oder globale Weltveränderung, ich möchte halt gern was Eigenes machen. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Einfach, weil es mir Spaß machen würde, wenn ich was Eigenes zustande bringen würde. Ja, aber guck mal, da sind wir wieder bei dem Punkt, über den wir schon geredet haben. Ja. Da fürchte ich, das führt mit einer gewissen Logik in den Knast. Also wenn ich real, dann doch mental. Nämlich, weil dieses eigene Ich, und das müsstest du ja eigentlich auch wissen als Kenner dieser Bücher von Adorno und so weiter, ne? Weil das eigene Ich nun sich in einer Schrumpfphase befindet. Und wenn du da also ins eigene langst und was eigene machen willst, dann wird das entsprechend dürr, entsprechend dünn, ne? Also ich stelle mir vor, dass das der Grund ist, warum also in Amerika immer noch halbwegs interessante Sachen gemacht werden können, während hier diese Literatur... Warum machen die nichts Eigenes? Was machen die denn? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es dort weniger der Ehrgeiz von Leuten, also die entweder ein Musical machen oder einen Film, unbedingt etwas ganz Eigenes zu machen, weil das ja gerade auch in diesem hochindustrialisierten, arbeitsteiligen Betrieb gar nicht geht. Ne? Sondern die Absicht ist, Erfolg zu haben, zu gefallen, Unterhaltung zu liefern. Während du, gerade dadurch, dass du was Eigenes machen willst, natürlich wirklich schon antiquiert, fast reaktionär, hinter die technischen Möglichkeiten zurückfällt. Du hast vorhin selber gesagt, du bist froh, du schreibst, weil du dazu nur ein Blatt Papier und Bleistift brauchst. Ne? Das ist aber weit unter dem Niveau. Wenn ich mir eine elektronische kaufen will, bist du der Erste, der lästert. Ja, okay, aber das ist nicht... Ja, weil gut, ich sage, aber halt mal, braucht man es nicht. Das, wie? Weil ich sage, für Schreiben braucht man es nicht. Das kommt auch an, was man schreibt. Ich zeig dir mal das Ding, das kann ich ohne elektronische gar nicht machen. Glaube ich. So ist es ja nicht, dass ich gerne, also es ist nicht so, dass ich mich drum reiße, dass jemand ein Buch macht. Das war bis jetzt alles von alleine. Die sind immer zu mir gekommen. Ich bin zu niemandem gegangen und habe gesagt, mach ein Buch von mir. Sonst sind immer welche gekommen. Aber wenn welche gemacht werden, dann will ich schon auch, dass die Leute mich gut finden und dass alle sagen, du bist toll und du schreibst schöne Sachen. Das will ich doch genauso. Also diese Motivation, die du da sagst, die ist doch deswegen nicht weg. Ja, aber du nennst doch eigentlich eine andere. Geld verdienen. Ja, aber du nennst doch eine andere. Guck mal, das ist doch wieder was anderes. Vorhin sagst du... Das ist nichts anderes. Wieso widerspricht sich das? Das will ich dir kurz sagen. Du hast vorhin gesagt, oder du hast jedenfalls das nicht dementiert, dass du das Urteil Zumutung als Kompliment empfindest. Mhm. Jetzt musst du dich doch dafür entscheiden, ob du dem Publikum etwas zumuten willst, also ihm etwas geben, was es nicht mag, praktisch gegen seinen Willen, oder ob du ihm gefallen willst. Nein, das sind doch zwei verschiedene Dinge. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Nein. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Das Publikum kann mich auch unter Umständen gut finden, weil es eine Zumutung haben will. Vielleicht ist es so masochistisch veranlagt. Ja, also, das ist nicht der geringste Widerspruch, was du eben sagst. Die können mich genauso bewundern, weil ich sowas schreiben kann. Du vielleicht nicht. Also das ist für mich nicht der geringste Widerspruch. Ich muss nicht deswegen machen, also jetzt überlegen, was wollen die am schönsten oder was finden die am besten und das schreibe ich jetzt, sondern ich kann auch was machen, womit sie in diesen von mir mehrmals zu beschreiben versuchten Zustand geraten und gut. Mich deswegen gut finden. Also da sehe ich nicht den geringsten Widerspruch. Gut, den siehst du dann nicht, dann ein letzter Widerspruch, der mir aufgefallen ist, und zwar gerade in dieser Formulierung in der Süddeutschen, da sagst du, also erst unter dem heilsamen Zwang der Haft seist du auf die Sprache gekommen und du hast sie also als Urgrund von allem entdeckt. Jetzt diese Formulierung, dass ich bin auf die Sprache gekommen, das verwendest du mehrmals, da sehe ich einen Widerspruch zwischen Form und Inhalt, weil die Aussage des Satzes ist eigentlich eine Hochachtung vor der Sprache. Die Formulierung, die drückt eigentlich mehr eine Geringschätzung aus, weil wenn du sagst, ich bin auf die Sprache gekommen, das klingt so ein bisschen wie, ich bin auf den Hund gekommen, ich bin auf den Trichter gekommen, ich bin auf den Trick gekommen, ne? Oder ich bin auf den Geschmack gekommen oder sowas. Mhm. Ne? Ist das ein Widerspruch, Herr Wackernagel, oder ist das keiner? Es ist ein Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Könnte es nicht aber gerade daran liegen, dass dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit dann auftaucht, wenn dieser Anspruch versucht wird zu formulieren? Also wenn man versucht, ihn zu formulieren. Mir fiel das auch mal auf, wo du dich auf Karl Kraus beziehst. Ne? Es gab da mal so eine Geschichte in der Taz über dich. Ach, mit den Wiener. Ach so, diese Geschichte. Diese, ja, auf Karl Kraus. Also das klingt alles so etwas... weißt du, nicht so sehr wie wenn jemand denkt, sondern wie wenn jemand andenkt, nicht? So ein bisschen andächtig. Ach so. Andächtig, weißt du, im Sinne von andächtig. Also es wird so etwas andächtig zu Karl Kraus aufgebracht. Ja, mein Gott, aber jeder Mensch braucht seine Gurus. Herr Gott, nochmal, gesteh mir das doch mal zu, dass ich mir in dieser Situation irgendwelche Leute, und zum Teil habe ich mir ja auch selbst dich zum Teil geholt, als jemand, du hängst erstmal im Nichts und dann brauchst du irgendjemanden, dann liest du was und dann findest du zum Beispiel Karl Kraus. Und merkst du, also wenn ich den lese, liege ich auf jeden Fall nicht falsch. Da haben wir den Titel für das Gespräch, jeder braucht seine Gurus. So ungefähr, das können wir ruhig machen, ja. Und also du kommst unter Garantie auch nicht ohne Gurus aus. Sondern du hast du, glaube ich, sogar selber mal gesagt, es kommt nur darauf an, dass man den richtigen Geschmack dabei hat, bei dem, den man sich sucht oder irgend sowas, stammt nämlich sogar von dir. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Und was machst du denn, wenn du rumhängst? Überleg dir doch mal meine Situation. Du musst doch irgendwie weitermachen. Und da suchst du dir, da habe ich glücklicherweise zufällig, das ist ein Zufall, dass ich auf Karl Kraus bin, weil ich da billig diese Ausgabe bekommen habe. Und da habe ich gedacht, naja, das lohnt sich auf jeden Fall, den zu lesen. Und dann kommst du natürlich, wenn du Karl Kraus liest, dann kommst du zwangsläufig in eine Phase, in der du andächtig aufschaust und dann brauchst du wieder 2 Jahre, bis du dich wieder von ihm emanzipiert hast. Ja, aber und solange du da in dieser Andachtsphase bist, dann bist du zum Teil Imitator oder sonst was. Gott sei Dank lebt er nicht, sonst würde er mich fertig machen. Aber Christoph, ich finde das nicht ganz fair, wenn du sagst, denk doch mal, was hätte ich denn machen sollen. Denn du unterstellst mir, ja. Du unterstellst mir damit, wie wenn ich dir abraten würde, nach irgendwelchen Hilfsmitteln zu suchen. Ja, man braucht es nicht gleich raushängen zu lassen, das ist es. Ja. Weißt du, die Frage ist immer, ob man etwas tut oder ob man es rechtfertigt. Mhm. Benjamin hat mal gesagt, es kann legitim sein, ein Mord kann legitim sein, niemals seine Legitimation, nicht? Es ist ein altes Beispiel, der Anblick an der Landschaft kann schön sein, so wie jemand sagt, die Landschaft ist schön, es ist entsetzlich. Ne? Mhm. Und da könnte es doch genauso sein, dass es sicher Werkautoren gibt, an denen man sich orientiert, nur in dem Moment, wo man das positiviert. Ne? Ja. Oder auch bestimmte Ideen, also wo man sagt, die Sprache ist der Urgrund von irgendwas. Ne? Mhm. Da wird es, da kippt das völlig um, mhm, ne? Und kriegt einen ganz affirmativen Charakter. Ne? Und da frage ich mich dann natürlich, ob nicht diese, weißt du, diese Affirmation, womit die zusammenhängt, ob die ausschließlich jetzt das unausrottbare Bedürfnis ist, etwas Eigenes zu machen, und das meinte ich eigentlich mit Sendungsbewusstsein, nicht? Dass der eigene etwas über seine numerische Existenz hinausweisendes tut, mhm. was ihn identifizierbar macht als unverwechselbares Individuum ja. und unter 5 mhm. Milliarden, nicht? Das typische Phänomen in der Massengesellschaft, jeder möchte originell sein, Persönlichkeit, das haben wir auch bei Karl Kraus. Ja. ja, ne? Aber gut, du amüsierst dich bei Karl Kraus, aber was du so sagst, ist das Eigenmachen, das läuft genau darauf hinaus, also dass du dich aus der Massengesellschaft heraushebst. Und das möchten natürlich alle. Ne? Mhm. Du kannst eine Riesenarena mit Leuten füllen und die wollen du sagst, das alle. Und der Redner muss sich hinstellen und brüllen. Wir sind gegen die Vermassung, wir sind für, die, mhm. für das Individuum. Ne? Du hast mhm. Brausenden Beifall von 200.000 Händen. Ne? Also ist eben die Frage, ob man das wirklich so positivieren muss. Ne? Oder. Muss man ja auch gar nicht. Das ist, glaube ich, aber auch meine Defensivposition, die ich in der Süddeutschen genauso hatte, wie ich sie bei dir habe. Und dann muss ich mir vielleicht wohl mal klar werden, woher das kommt. Ich will es ja gar nicht positivieren. Ich gerate nur in diese Situation, in der ich jedenfalls glaube, mich verteidigen zu müssen. Und dann kommt es positiv raus. Gut, aber was ich noch ich fragen wollte... Ich muss mich permanent rechtfertigen, warum ich Bücher veröffentliche. Jeder sagt, die werden ja nur gedruckt, weil du mal, weiß nicht was, ein fotonotorischer Freischärler warst, wie es irgendwo mal hieß. Aber und dann muss ich mich rechtfertigen und sagen, ja, das ist doch gut, was ich mache, obwohl ich es selber auch eigentlich nicht so doll finde. Ja, weißt du, aber es könnte doch sein, also wenn man jetzt diese Tendenz, also sowas zu positivieren, festhält, ne? Es könnte doch auch einfach dafür andere Motive geben. Nämlich das Motiv, also jetzt wieder seinen Platz, nicht nur überhaupt in der Gesellschaft, sondern auch in der standesgemäßen Schicht zu finden. Ne? Ja, aber das habe ich mir noch nie überlegt, nein. Sondern ich habe mir nur überlegt... Aber ich meine, es ist eigentlich ein naheliegender Gedanke, weißt du, dass ja, man da rein möchte. Ja, aber das ist doch nie das Einzige. Nee. Man steht vor der Alternative oder ich, also ich komme irgendwann mal raus und dann muss ich irgendwas machen. Ich muss irgendwo Geld herkriegen, damit ich meine Brötchen kaufen kann. Ich will meine Ruhe haben. Zum Beispiel ich jetzt extrem will meine Ruhe haben. Naja. Und dann muss ich mir irgendwas einrichten, wie ich hier leben kann. Und ich muss mich... Gerade nachdem, wie ich mich da ja versucht habe, in die Gesellschaft einzugreifen, ich muss jetzt auch bewusster als früher irgendein Verhältnis dazu, wenn man lebt nun mal in einer Gesellschaft, in irgendeinem Land, spricht irgendeine Sprache und da muss man irgendwie durchkommen. Ja, aber das tut man als Bäcker auch. Du hast gesagt, also Brötchen und Geld, ne? Ja. Automatisch tickt es bei mir Bäcker, warum Schriftsteller? Es ist zumindest weniger anstrengend. Ich muss nicht um 5 Uhr morgens aufstehen. Ich finde es bereits jetzt schon schlimm. Dass ich Regieassistent machen muss und dafür für Brötchen holen muss für einen Intendanten. Ja, das, und Kaffee. Das hat man in dem Gespräch in der Süddeutschen auch herausgehört. Du wärst lieber Regisseur. Ganz deutlich. Ja, aber das ist doch eigentlich normal. Das ist richtig. Weißt du, ja. Aber andererseits ist wiederum die Frage, warum also diese Vergleichsmaßstäbe so schnell völlig entschwinden. Also in der Süddeutschen hast du zum Beispiel also so Jönsch und Speitel nicht erwähnt. Sondern der neue Bezugspunkt, um deine eigene Lage zu definieren, ja. Das war jetzt ganz ruckzuck, rucki-zucki war das der Regisseur. Ne? Ja, Christoph, das ist ein reales Problem. Also wo du in eine neue Lage kommst, ja. Definierst du dich automatisch anders. Ne? Ja. Das heißt, du musst nur ein bisschen das Gedächtnis verlieren oder Sachen verdrängen. Was denn verdrängen? Dass ich vorher mal die Welt verändern wollte oder was? Nein. Zum Beispiel die Genossen, die anderen, die noch sitzen, weißt du, das ist ganz klar. Das Risiko besteht immer, dass wenn du in eine neue Situation kommst, du dich völlig anders definierst, du hast andere Bezugspunkte. Ne? Also im Vergleich zu deinen nicht-schriftstellernden Genossen wie Speitel und Jünschke bist du privilegiert, im Vergleich zum Regisseur bist du natürlich, wie du es sehr oft gesagt hast, das fünfte Rad am Wagen. Und das klang so, als wie wenn du gerne das Steuerrad sein wolltest. Ja. Ja, klar. Es macht einfach mehr Spaß, als Regisseur da drin zu sitzen und sagen, geh du mal dahin, mach du mal das, sprich das so und so weiter, als da zu sitzen und zu sagen, zu warten und das alles aufzuschreiben, wieder auszuradieren, weil es permanent geändert wird. Es macht mehr Spaß, das ist objektiv so, es macht jeden, würde jedem mehr Spaß machen so. Christoph, das ist völlig klar. Ich meine, wer wäre nicht gerne amerikanischer Präsident? Ja. Und ich gebe dir die ganzen anderen Interviews aber mit, da musst du überall nachlesen, wie oft ich Jünschke gesagt habe. Jetzt muss ich mich schon wieder rechtfertigen. das ist nicht eine Frage der Rechtfertigung, weißt du, sondern das ist eine Analyse von der neuen Situation, weißt du, da ist es doch, weißt du, ebenso wie es naheliegend ist, dass man im Knast Schriftsteller wird, weil du anders nun mal die Vergünstigung nicht bekommst, die andere Gefangene auch bekommen, wenn sie nicht Schriftsteller sind, nicht? Als Ex-Terrorist musst du etwas mehr leisten. Dann musst du schon anfangen zu schriftstellen. Genauso ist es doch plausibel, dass in einer neuen Situation jetzt dieses alte Bewusstsein verloren geht. Und zum Beispiel bei diesem Peter Paul Zahl. Da ist mir aufgefallen, dass man also während dieser ganzen Amnestiekampagne und während aller möglichen anderen Sachen, von ihm keinen Ton gehört hat. Da hat man von ihm nichts gehört. Ne? Und was sind damals Rundfunkredakteure und Zeitungsredakteure auf den abgefahren? Und da gab es immer Interviews, also die haben sich so stark gemacht für ihn. So viel Mühe hat das gekostet, den loszueisen. Fertig. Ne? Aber das reicht auch. Meinst du, da kannst du was draus machen? Müssen wir gucken. Weißt du, ich muss mir das jetzt anhören. Ne? Und der hat... Halt, das läuft noch. Das war nur dieses. Wir haben noch... Achso, ja, dann mach weiter. Und